Getränke sind frei, wir wollen einen heben, wer immer es sei, der Spender soll leben. Man darf nicht vergessen, drei Bier sind ein Essen, oh Liebe, verzeih, die Getränke sind frei. Die Getränke sind frei und gut für die Nieren, drum kommet herbei und lasst euch kurieren. Die Ärzte empfehlen für durstige Kehlen auf Bier als Arznei, die Rezepte sind frei. Die Getränke sind frei, drum lassen wir's laufen. Das Gelbe vom Mai ist kostenlos saufen. Man trinkt ohne Qualen und denkt nicht an Zahlen. Es bleibe dabei, die Getränke sind frei. Die Getränke sind frei, wer wollt uns verdenken, dass wir ein, zwei, dreimal uns wieder einschenken. Ist die Flasche geleert, dann bringt der Wirt wieder neu ran und sagt uns dabei, die Getränke sind frei. Die Getränke sind frei, das Glas man mir fülle, heut ist's einerlei, ich sammle Promille. Heut spielt's keine Rolle und bei der Kontrolle sag ich zur Polizei, die Getränke waren frei, sag ich zur Polizei, die Getränke waren frei.